Eine zweite Evakuierung gab es für uns ja nicht. Wer keine kriegswichtige Arbeit in Saarbrücken hatte, der konnte Papiere beantragen und auf eigene Faust in rückwärtiges Gebiet. Meine Cousine hatte Anschluss zu Verwandten im Odenwald gefunden. Und ich habe mich dann schweren Herzens von meinen Kindern getrennt. Meine Cousine hat sie mitgenommen. Wir dachten uns halt, dass sie dort sicherer aufgehoben sind.